vermisse die Zeit mit dir. Sei wieder hier, geh nicht weg, ich weiß wie es schmeckt. Ein Kuss auf die Stirn, meine Hand durch dein Haar. Wo ich dich sah, sah ich das Glück in dieser Galaxie. Du warst echt und keine Fantasie, nein, du warst kein Traum. Du bist eine Frau, ich bin gefangen in meinen Gedanken. Mein Herz schreit, das ist nicht fair. Ich will sagen, deinen Namen will ich dran. Halte mich fest, wenn du mich lässt und alles fällt, geh ich mit. Bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende dieser Welt. Und wenn du mich nur lässt, hab ich dir die Zeit dann. Geh mit dir, wohin du willst, bis ans Ende dieser Welt. Und wenn du mich nur lässt, hab ich dir die Zeit dann. Geh mit dir, wohin du willst, bis ans Ende dieser Welt. Stopp, halt, mit dir werd ich halt. Egal wo, wann, ich weiß, dass ich kann. Mir ist nicht zu weit, wir werden alles schaffen, auch diesen Streit. Sagt mein Herz, tut mir leid, für diesen Schmerz, nun bin ich allein. Sag nicht, dass du es musst, sag ich geb dir einen Kuss. Du musst mich lassen, niemals hassen. Komm zu mir und drück mich, nur mit dir bin ich glücklich. Ohne dich geht der Tag um, ich will nur dich. Seit diesem Datum, du weißt, dass er mir gefällt, ich geh mit überall hin, bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende dieser Welt.